Deutschlandfunk. Corso. Als Bundeswehrsoldat, da kommt man rum. Ägäisches Meer, Irak, Afghanistan, Somalia. 15 Einsatzorte hat die Bundeswehr derzeit in Europa und Afrika. Fragt sich nur, will man dahin als junger Mensch? Das weiß auch die Bundeswehr und wirbt im Internet für 1,7 Millionen Euro um Soldatennachwuchs beim Videoportal YouTube. Mit Clips. Clips, Film, Serie. Ein klarer Fall für professionelle Analyse. Die Corso-Filmkritiker Jörg Albrechts und Hartwig Tegler haben geschaut. Nicht genügt. Ja, hallo Leute. Ich sitze jetzt hier im Zug auf dem Weg zur Kaserne. Na, schau mal einer an. Die Bundeswehr hat YouTube entdeckt. Und das gerade mal 5 Jahre nach Merkel. Die wusste ja immerhin schon 2011, wie und wo man die Heranwachsenden im Land erreicht und Werbung für sich und die Bundesregierung machen kann. Werbung, gutes Stichwort. Die Rekruten, deine Grundausbildung als Webserie. So heißt das Format von kurzen, so 5-6 Minuten langen Filmchen. Du nicht Filmchen? Das sind Clips. Ist ja schließlich das total hippe YouTube. Bitte sehr. Daneben Clips. Von denen gibt's in den nächsten 12 Wochen, so lange dauert ja die Grundausbildung, auch unsere an den Clips, immer so 1 oder 2 pro Tag. Kamera hautnah dabei, wenn die Rekruten, 12, die im Mittelpunkt stehen. Wenn also die 12 Rekruten die härtesten 3 Monate ihres Lebens... Ach, ist das so? Ja, steht im Originalton Bundeswehr-Pressetext. Ich kann's nun nicht beurteilen. Hab Zivildienst gemacht. Ich verstehe, dann hatten es die anderen schwer mit dir. Aber lass doch mal den ersten Clip laufen. Der trägt ja den fast schon selbstironischen Titel Kulturschock Bundeswehr Tag 01. Wir gehen mal rein. Dann haben wir hier unseren ersten Tisch. Hier kontrollieren wir erstmal die ganzen Sachen, die sie mitgebracht haben. Wie schon. Moment mal. Das Bild ist ja rund. Nein, nein, lass. Ich glaube, ich weiß. Weil es bei der Bundeswehr keine Ecken und Kanten gibt. Du, viel besser. Das Ganze spielt an der Küste. In einer Marinetechnikschule in Stralsund. Tja, da hat man sich wahrscheinlich gedacht, machen wir die Clips doch einfach mal in der Bullaugenperspektive. Komm, sind auf jeden Fall Bilder, die man so aus dem Kino nicht kennt und eigentlich auch nur bei YouTube von irgendwelchen Klapskallis, die auf hohe Gebäude klettern und sich dabei filmen. Ja, und nervt mich schon nach 30 Sekunden. Soll aber natürlich vor allem cool sein. Sind übrigens alles Aufnahmen mit dem Smartphone, gerne verwendet als Ego-Cam, also quasi Selfies der Protagonisten als bewegte Bilder. Bin ich überwältigt. Das ist alles so neu für mich. Ach, schön. Ach, komm, mit der Schauspielkunst mag es nicht so weit her sein. Aber das sind doch überzeugende Selbstdarsteller. Und lass uns an dieser Stelle ruhig diese Fanfare erklingen lassen. Denn wir haben einen neuen YouTube-Star. Hauptbootsmann Lose. Es gibt 2 verschiedene Arten, diese Linie zu überdrehen. Eine richtige und eine falsche. Lieber LeFloid, liebe Dagi B und lieber Torge, da ist Konkurrenz im Anmarsch. Reality-TV lässt grüßen oder auch DocuSoap. Irgendwo zwischen Teenager außer Kontrolle, Big Brother und Berlin Tag und Nacht. Gute Zeiten, schlechte Zeiten beim Bund, nur eben in ganz echt, nicht gescriptet, echte Typen in echten Situationen. Bin ich überwältigt. Nennen wir es doch besser authentisch. Meint das Gleiche, ist aber besser zu vermarkten. Alles wie das Leben. Mal als Drama, mal als Komödie. Manchmal liefert die Rekruten auch eine richtige Charakterstudie. Ich bin Jerome, ich bin 18 Jahre alt, wohne hier in Moers. Ja, und jetzt sind wir schon bei Tag 02 und dem ersten Morgen in Stralsund. Da kommt sogar ein bisschen Full Metal Jacket Feeling auf beim Wecken um 4.50 Uhr. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ab, hoch. Ist ja auch, wie ich hörte, kein Kindergeburtstag beim Kommiss. Unglaublich nah dran und unglaublich, ich sag's nochmal, authentisch. Endlich ein YouTube-Clip mit Echtheitszertifikat. Und jetzt schon durch den Kakao gezogen vom Satire-Magazin Titanic mit eigenem YouTube-Clip. Und weißt du, was schade ist? Nö. Dass die YouTube-Sperrtafel, dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar, ausgerechnet an dem Tag abgeschaltet worden ist, an dem die Bundeswehr die Rekruten gestartet hat. Ich finde, du bist gemein. Auf die Stuben, weg!